Biodiversität und Klima – eine komplexe Beziehung. Schließlich wird ein grundsätzliches Problem im Gipfeldokument nur angedeutet. Die komplexe Beziehung zwischen Biodiversitäts- und Klimaschutz. Ziel 8. Zwar gilt der Konnex international mittlerweile als akzeptiert, aber das war lange Zeit nicht der Fall, wie zum Beispiel Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut und Mitautor beim Weltklimarat konstatiert. Artenvielfalt zu erhalten, schien lange nichts mit dem Klima zu tun zu haben, sondern war ein Thema für sich. Die Einsicht, dass die Biologie eine wichtige Komponente im Klimageschehen auf dieser Erde ist, hat sich nicht sofort eingestellt, sondern ist erst im Laufe der Jahrzehnte gewachsen. Heute steht jedoch zweifelsfrei fest, dass der Erhalt von Ökosystemen, neben dem weitgehenden Verzicht auf fossile Energien, ein wichtiger Faktor im Klimaschutz ist. Deshalb sagt zum Beispiel der Klimabeauftragte der amerikanischen Regierung, John Kerry: Nature is currently our best line of defense against the climate crisis. Die Natur ist derzeit unsere beste Verteidigungslinie im Kampf gegen den Klimawandel. Je mehr CO2 in Wäldern, Mooren, Böden und Meeren natürlich gespeichert wird, je mehr sogenannte naturbasierte Lösungen, Nature-Based Solutions, es gibt, desto besser für das Klima. Bereits heute wird Berechnungen des Weltklima- und des Weltbiodiversitätsrates zufolge etwa die Hälfte des menschengemachten CO2-Ausstoßes auf diese natürliche Weise wieder gebunden. Dieser Wert kann sich nach unten bewegen, wenn die Natur weiter dezimiert wird, oder nach oben, wenn man entweder das Abholzen von Bäumen eindämmt oder degradierte Flächen sogar wieder bepflanzt oder wieder aufforstet, Moore wieder befeuchtet, etc., also renaturiert.